aber Allah errettet diejenigen, die gottesfürchtig waren, indem er sie entrinnen lässt. Böses wird ihnen nicht widerfahren, noch werden sie traurig sein.